Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind eine halbe Stunde unter uns, mal wieder hier im Radio, ohne das Fernsehen. Und um ungefähr 1.31 Uhr, hat man mir gerade gesagt, schaltet sich das Fernsehen dazu. Aber wir werden es uns recht schaffen, nett machen, bis dahin. Und ich sage euch nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Freie Themennacht, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Angerufen hat Micha 29 und bei Micha rätsel ich, ist es eine Frau, ist es ein Mann? Hallo? Hallo? Hallo, ich bin ein Mann. Ein Mann. Micha, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Weswegen hast du angerufen? Ich wollte erzählen von einem Problem, was ich seit ungefähr einem Jahr habe. Und zwar ist es, dass ich epileptische Anfälle habe. Seit einem Jahr hast du das erst? Ja. Ja. Das ist plötzlich ausgebrochen? Nee, das lag daran, dass ich einen Hirntumor hatte. Also ein Gehirntumor? Ja, ja. Der war zum Glück gutartig. Ist er operiert worden? Der ist operiert worden, ja, und wurde vollständig entfernt, ja, vermutlich. Wie groß war der? So ungefähr so groß wie eine Kiwi. Ja, das war sehr, sehr groß, ne? Das ist schon sehr groß, ja. Wie lange hast du dich damit rumgeschlagen, wenn ich das kurz vorab noch fragen darf? Mit dem Tumor selber, also von der Diagnose bis zur Operation, 2 Wochen ungefähr. Mhm. Aber, ja, bis der gewachsen ist, also der Radiologe hat gemeint, das seien mehrere Jahre gewesen. Das ist ja immer so der Horror für uns, die wir das nicht haben, dass man einen Gehirntumor bekommt. Wie merkt man das? Wie hast du das gemerkt? Das hat sich auch rausgestellt durch epileptische Anfälle, die ich allerdings nur nachts gekriegt habe. Ah, also es fing vor der Operation schon doch an. Ja. Ja? Ich habe nur von den Anfällen überhaupt nichts selber mitbekommen. Ich habe nur morgens beim Aufwachen, war ich halt oft sehr fertig, hatte über Muskelkater, hab mir dann auch mal nachts auf die Zunge gebissen, 1-2 Mal, ja, hab dann auch eingenässt. Ja, aber mir war das überhaupt nicht klar, was das war. Ich habe das halt dann auf Fieber geschoben, was ich dann hatte, oder Grippe oder so. Ja. Und durch die Operation haben sich aber die Anfälle nicht wieder eingestellt? Nee, die sind dann auch so aufgetreten, dass ich es auch merke mittlerweile. Und dass du sie auch tagsüber hast? Ja. Genau. Wie genau sieht so ein Anfall aus? Ja, also das ist ganz verschieden, je nachdem. Also die schwächere Form ist, dass ich einfach nur so einen kurzen Kribbeln habe im Arm oder der rechte Arm meinetwegen oder das rechte Bein nur kurz zuckt. Und das wird dann zum Teil auch so heftig, dass ich dann den ganzen Körper nicht mehr kontrollieren kann, nicht mehr sprechen kann, aber zum Glück das Bewusstsein nicht verliere. Musst du dich dann auf die Erde legen? Ja, das passiert dann mehr oder weniger automatisch von alleine dann. Aber ich versuche halt, dass ich mich möglichst selber dann hinlege und selber in Sicherheit bringe. Ist das bei dir auch so, dass du so schaumartige Flüssigkeit vor dem Mund bekommst? Das weiß ich nicht. Also ich merke das selber nicht, weil ich dann, wie gesagt, über meinen Körper eigentlich nicht mehr so spüre, aber wohl schon. Ja. Also irgendwie ist dieser Zustand auch eine leichte Bewusstlosigkeit. Obwohl du deine Umwelt wahrnimmst, kriegst du aber das Ganze gar nicht richtig mit. Kann man das so sagen? Ich krieg's schon mit, ich spüre halt nur meinen Körper dann nicht mehr. Also es tut dir nichts, der tut nichts weh? Nee, nicht so arg. Wie lange dauert so ein Anfall? Das ist auch schwer zu sagen, weil einem selber kommt es natürlich wahnsinnig lange vor. Ich schätze mal so zwischen 1 und 2 Minuten. Ja, du hast dann schon doch ein Zeitgefühl währenddessen. Es hätte ja sein können, dass sich das ganz abschaltet und... Nee, also ich habe dann schon ein Zeitgefühl. Kann das zu jeder Zeit passieren und in jeder Situation? Ja, im Prinzip schon. Es könnte also rein theoretisch jetzt auch passieren in diesem Moment. Ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin Student. Du bist Student? Ja. Kann man da ganz entspannt in die Uni gehen? Hat man nicht Angst? Hast du nicht ständig Angst, das passiert gleich wieder? am Anfang hatte ich schon ziemlich Angst. Dann auch, mir ist das einmal passiert, in einer S-Bahn-Station. Mhm. Da standen dann die Leute auch außen rum und waren alle hilflos und ich habe das auch genau gesehen und halt das mitbekommen. Ja, und ab dem Zeitpunkt hatte ich dann schon ziemlich große Angst, überhaupt öffentliche Verkehrsmittel zu betreten. Aber die Angst hat sich gelegt und du gehst das Risiko ein? Ja. Ja. Also ich bin auch in Therapie. Mhm. Ja, und es funktioniert mittlerweile eigentlich ganz gut. Wie ist denn das eigentlich, wenn du dann diesen Anfall gehabt hast, stehst du dann nach einer Minute auf, zum Beispiel da in dem öffentlichen Verkehrsmittel und sagst, schon in Ordnung Leute, ich hatte einen epileptischen Anfall und gehst weiter? Kann man das dann? Nee, ganz so ist es nicht. Also ich brauche dann schon eine Weile, bis ich dann wieder sprechen kann. Also das ist ein großes Problem, dass ich nicht sofort sprechen kann, dass das Sprachzentrum dann noch beeinträchtigt ist. Und ich brauche eine Weile, bis ich meine Gliedmaßen dann wieder bewegen kann. Mhm. Also auf der linken Seite ist es ziemlich bald wieder da und auf der rechten Seite, weil da eben auch der Fokus ist von den Anfällen, braucht es halt etwas länger. Ja. Wie viele Anfälle hast du schon dieser Art gehabt, so in der Öffentlichkeit? In der Öffentlichkeit waren es gar nicht so viele, also vielleicht 3 oder 4 oder so. Wie oft kommt es überhaupt vor, sagen wir mal so im Monat? So, ja, alle 2 bis 3 Wochen. Also Alles. Aber du lebst, das habe ich gerade dann richtig verstanden, du lebst ein ganz normales Leben. Du gehst deinem Studium nach und lässt dich deshalb nicht beeinflussen, dass du jetzt sagst, ich habe Angst und ich bleibe nur zu Hause und ziehe mich zurück. Nee, also ich habe am Anfang habe ich mir ein bisschen geholfen halt mit Beruhigungsmitteln. Und ja, mittlerweile geht es eigentlich. Und ich habe auch nicht mehr die Angst. Also klar, ist natürlich schon blöd, wenn so ein Anfall dann auftritt. Mhm. Dann kriege ich halt schon Panik ab und zu und weiß halt nicht, wo ich mich dann hinlegen soll. Mhm. Weil ich dann auch mich ein Stück weit schäme, auch weil ich den Leuten halt nicht erklären kann, auf die Schnelle, was los ist. Und, ja. Autofahren darfst du nicht? Nee. Nee, das ist klar. Mhm. Ja. Wie hat deine Umwelt darauf so reagiert? Deine Freunde, die Näheren, die ganz nahe Umgebung? Wie geht ihr damit um? Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also wenn die Leute so einen Anfall sehen, sind sie erstmal ziemlich geschockt, weil es wirklich wohl sehr, sehr schlimm aussieht. Aber, also ich rede da relativ offen drüber. Mhm. Also erzähl das auch jedem, mit dem ich enger Kontakt habe. Also auch an der Uni wissen es eigentlich alle Leute und ja. Hast du eine Freundin? Nee. Nee. Hat es damit zu tun, dass du da auch scheuer bist, an Frauen ranzugehen? Nicht unbedingt. Nee, das hat also damit jetzt direkt es gibt da keinen Zusammenhang, dass du jetzt gerade solo bist. Nee. Wäre das peinlich für eine Frau? Nee. Nee. Wie ist das medikamentös? Nimmst du viele Medikamente zurzeit ein? Und hat man die Hoffnung, dass man das dadurch vielleicht ein bisschen reduzieren kann? Wobei das Reduzieren bezieht sich nur auf die Stärke des Anfalls wohl. Ach so. Mhm. Aber von der Häufigkeit habe ich den Eindruck, dass es nicht viel bringt. Ich habe auch den Eindruck, dass diese Anfälle irgendwann kommen müssen. Also die kommen auch in relativ gleichmäßigen Zeitabständen. Wird das so sein, dass du jetzt dich darauf einrichten musst oder vielleicht schon eingerichtet hast, dein ganzes Leben diese Anfälle zu bekommen? Nein, also die Ärzte sagen, dass es auch durchaus nach 2 bis 3 Jahren nach der Operation auch wieder besser werden kann. Überhaupt, was hat das jetzt mit dir so gemacht, nachdem du hast eine sehr schwere Erkrankung gehabt, du hast einen Gehirntumor gehabt. Ja. Der ist entfernt worden, der war gutartig. Das ist ja schon mal eine zweite Geburt eigentlich. Du hättest ja auch daran sterben können. Ja. Dennoch ist jetzt etwas übrig geblieben aus dieser Zeit. Nimmst du das so hin und sagst, na gut, das ist halt so, oder haderst du doch schon mit dir und bist oft unzufrieden? Nee, also mittlerweile nehme ich das eigentlich so hin. Mhm. Und ich sag mir eigentlich, also es hätte auch schlimmer ausgehen können. Mhm. Ja, klar. Mhm. Du bist in einer Therapie, hast du gerade gesagt, in einer Psychotherapie, um auch damit besser umgehen zu können. Ja. Ja. Das ist natürlich auch ein guter Schritt, Ist der so von dir ausgegangen oder hat man dich eher so ein wenig dahin gedrängt? Teils, teils. Mhm. Aber du hast es gemacht und das ist ja entscheidend. Du bist dabei, ja. Also ich bin nach der Klinik, bin aus der Klinik entlassen worden und wollte eigentlich direkt wieder nach Hause und mein eigenes Leben leben, so wie ich das vorher gemacht habe. Oder zumindest teilweise so, wie ich das vorher gemacht habe. Und ja, dann ist mir eigentlich dann da relativ bald der erste Anfall passiert. Mhm. Und dann, wurde eigentlich gleich beschlossen, also ging von mir aus und auch von dem behandelten Arzt aus, dass ich dann halt diese Psychotherapie mache. Und das ist für dich eine gute Geschichte und eine gute Erfahrung? Ja. Ja. Ja. Mhm. Also ich kann das auch nur jedem empfehlen, der irgendwie in irgendeiner Form Probleme hat, da sich professionellen Rat zu nehmen. Ja, das sage ich auch so oft hier. Das Problem ist natürlich immer, das sage ich auch immer, es ist so schwierig, jemanden zu finden, ne, mit dem man gut harmoniert und wo die Chemie so stimmt, wie man so sagt. Ja. Ich habe zum Schluss noch eine Frage, mich dann nochmal auf die Tumorerkrankung zurückzukommen. Wenn man einen so großen Tumor, der so groß ist wie eine Kiwi im Kopf hat, bereitet das direkt wahrscheinlich keine Schmerzen. Ne? Nee. Sonst irgendein ein Unwohlgefühl oder dass du dich nicht richtig erinnern konntest oder irgendwas, dass du im Nachhinein sagst, ja, ich habe da gemerkt, in meinem Gehirn stimmte da was nicht in der Zeit. Ja, das hat es auch in dem halben Jahr vor der Diagnose eigentlich erst angefangen, dass ich da wirklich ab und zu schwindelig war oder so und dann irgendwie schon gedacht habe, ich habe niedrigen Blutdruck oder so, das hat aber alles gestimmt und Es ist erstaunlich, dass man überhaupt noch so ganz normal leben kann, ne, mit so einer großen, mit einem großen tumorartigen Gebilde im Gehirn. Ja. Die Sache ist Gott sei Dank gut über die Bühne gegangen und du hast dich mit dem jetzt arrangiert, was davon übrig geblieben ist. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf, Micha. Ja, noch eine Sache wollte ich loswerden. Das betrifft auch erste Hilfe bei Epilepsie. Mhm. Also wenn man jemanden da liegen sieht, also was man bitte nicht machen soll, ist demjenigen irgendwas in den Mund stecken. Ja. Also das wird auch geistert immer noch in den Köpfen rum. Ja. Und dann halt möglichst ruhig sein, also keine Hektik noch zu verbreiten. Ja. Weil mich stört es zum Beispiel, wenn da Leute um mich rumstehen, die dann Panik machen. Ja. Also man soll im Prinzip gar nichts machen. Man soll den einfach mal liegen lassen und in Ruhe lassen. Ja. Auch nicht irgendwie auf die Seite legen oder den Kopf hoch oder sowas, gar nichts. Ja gut, wenn er wenn sich derjenige verletzt, also wenn er zum Beispiel mit dem Kopf auf den Boden schlägt oder so, oder mit den Armen oder Beinen irgendwo dagegen, dann natürlich schon schützen. Mhm. Aber auf keinen Fall irgendwie festhalten oder so. Mhm. Gut, dass du es noch gesagt hast, weil natürlich alle Leute hilflos sind, ne? Und dann auch nicht wissen, was sie tun sollen. Aber du hast es jetzt noch rübergebracht, sehr gut. Ja. Vielen Dank, Michael. Oder Micha. Alles Gute. Ja. Tschüss. Dank. Tschüss. Jo. Ihr Lieben, 0800 5678 111, die heiße Nummer zu uns hier ins Studio. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Marcel ist bei mir jetzt am Telefon, 23. Ja, hallo. Hallo Marcel. Thema? Ich rufe zum Thema von Donnerstag an, Sexprobleme. Ja. Und zwar habe ich ein mehr oder weniger krasses Problem. Und zwar ich bin seit circa 8 Wochen mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Und ich muss dabei sagen, sie ist erst 16. Mhm. Wir haben uns im Internet kennengelernt und so weiter. Und es war eigentlich mehr oder weniger von meiner Seite her Liebe auf den ersten Blick, als wir uns getroffen haben. Mhm. Aber nicht Liebe auf den ersten Chat. Das will ich nicht sagen, nee. Ja. Jedenfalls, als wir dann so einige Zeit zusammen waren, kam auch so das Thema Sex auf und so weiter. Mhm. Und ich meine, ich habe Verständnis dafür, dass sie noch nicht mit mir schlafen will nach so kurzer Zeit oder so. Und wir haben das Thema halt mal angesprochen und so. Und da sagte sie mir halt, dass sie nie im Leben Sex haben möchte. Nie im Leben? Nie im Leben. Und dann fragte ich, warum und weshalb und so weiter. Mhm. Sagte, das würde ich nie verstehen und so weiter. Mhm. Dann wiederum sagte sie mir dann irgendwann mal, dass sie es doch möchte, weil sie, also für mich, dass sie es für mich tun würde oder so, ja. Mhm. Und aber dann nur mit Schlaftabletten. Sie möchte also nicht dabei sein, zumindest nicht beim ersten Mal. Und ich finde das ziemlich krass irgendwie. Ja, sehr krass. Allerdings, ja. Ich weiß absolut nie, was ich tun soll. Ich meine, von meiner Seite her sage ich, auf keinen Fall mit Schlaftabletten. Nein, natürlich nicht. Weißt du, was ich gerade sofort gedacht habe, Marcel? Dass da irgendwas Schlimmes vorgefallen ist. Ja, also ich habe hier darüber gesprochen, warum und weshalb. Ja. Anfangs sagte sie mir immer, das würde ich nicht verstehen, das ginge nur sie was an. Mhm. Damit gebe ich mich natürlich nicht zufrieden irgendwie. Mhm. Da habe ich nach Hintergründen gefragt oder so. Und da habe ich sie auch gefragt, ob sie mal vergewaltigt worden ist oder so. Nein, wäre sie nicht. Ja, das hat sie mir gesagt, sie wäre nicht vergewaltigt worden. Sie geht aber auch nicht näher darauf ein. Also ich vermute ganz einfach mal, dass sie irgendwie mal sexuell belästigt worden ist und so weiter. Ja. Also, wie gesagt, spontan kam mir gerade sofort die Idee, es liegt vielleicht ein Fall von sehr dramatischem sexuellen Missbrauch vor aus ihrer Vergangenheit. Oder eine schlimme Vergewaltigung oder mehrere Vergewaltigungen. Wenn man so eine oder eine Frau so eine Einstellung zur Sexualität hat. Natürlich, klar. Und wenn sie dir jetzt auch sagt, nein, das ist nicht so, heißt das beileibe nicht, es ist wirklich nicht so. Ne? Also ich sag mal so, es klappt ja soweit alles bis auf Sex. Ne? Mhm. Sie hat soweit... Das ist eine schwierige Situation für dich, weil du kannst... Also diese Angebote vergiss mal, nämlich Schlaftabletten und sowas. Naja, auf jeden Fall. Mhm. Ich würde auch überhaupt gar nicht mich auf irgendwas einlassen, was auch nur so den Anschein hat, sie tut's für dich. Ja, ja, klar. Weil das ist keine Perspektive. Nee, auf keinen Fall. Das habe ich ja auch gesagt. Sie so, ja, ohne läuft es nicht. Also sagt, ja gut, dann eben ohne. Ja, aber das will sie dann auch nicht. Ja, ich meine, wir haben... Wie ohne läuft? Du hast zu ihr gesagt, ohne läuft nicht? Hat sie zu mir gesagt. Ach so. Sie sagt, es mir ohne Schlaftabletten läuft. Ach so, ja, ich verstehe. Ja. Ja. Ich sage, nein, auf keinen Fall. Hatte sie denn schon mal einen Freund? Gute Frage. Also sie sagt, ja, ich meine, ich habe sie im Internet kennengelernt, ich weiß so aus ihrer Vergangenheit nicht viel. Mhm. Sie spricht immer von zwei Freunden, die sie vorher gehabt hat. Kennst du denn so ein bisschen ihr Umfeld auch schon? Warst du mal bei ihr zu Hause? Ja, klar. Also, wie ist die familiäre Situation? Sie wohnt wahrscheinlich... Meine Eltern, die sind geschieden, ja? Seit 2 Jahren, soweit ich weiß. Also ich weiß nicht, ob die Scheidung jetzt vor 2 Jahren schon gefallen ist. Jeweils 2 Jahre sind die Eltern jetzt getrennt. Mhm. Und sie lebt bei ihrer Mutter mit ihrer Schwester. Und so macht sie auch nicht den Eindruck, dass sie irgendwie, dass irgendwas belastet oder so, ja? Kann man immer nicht sagen. Es ja, gibt gut. Die schlimmsten Fälle, wo man das den Menschen überhaupt nicht ansieht. Es kann ja, ja auch schon lange zurückliegen und schwere ja. Folgen hinterlassen haben. Also sie hat gesagt, es wäre mal irgendwie was gewesen oder so, aber das wäre nicht der Rede wert, das würde nur sie etwas angehen. So Marcel, jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Du, ja. Die Schlaftablettennummer darfst du auf keinen Fall machen. Auf keinen Fall, habe ich auch nicht vor. Ja. Ich glaube, das Einzige, was du tun kannst, ist sie erstmal in Ruhe lassen, was Sex anbelangt. Ja, und mit aller, aber, nee, lass mich sagen, mit aller Vorsicht und aller Liebe und aller Zärtlichkeit, lass mich mal ausreden, sie dazu zu bewegen, dass sie zu jemandem geht, der sich mit dieser Thematik auskennt, sprich zu einem Psychologen. Habe ich schon gesagt, aber das will sie auch nicht. Nee, das wird sie natürlich nicht beim ersten Mal. Du musst jetzt, wenn du jetzt an dem Mädchen interessiert bist und die wirklich lieb hast, wirst du wahrscheinlich davon ausgehen müssen, dass du einen langen, schwierigen Weg vor ihr hast. Na klar, ich meine, darauf bin ich gefasst. Ich meine, wir sind gerade mal knapp 8 Wochen zusammen. Mhm. Finde ich, ist sowieso noch so früh, zumal sie auch noch etwas jünger ist. Ne? Könntest du sie dazu bewegen, bei mir mal anzurufen? Weiß ich nicht. Kann sie mal fragen, aber sie weiß jetzt auch nicht, dass ich anrufe. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, wie sie reagieren wird, wenn ich ihr das erzähle. Mhm. Ich meine, ich werde sie auf jeden Fall sagen. Mhm. Kann auch sein, dass sie jetzt zuhört, weiß ich nicht. Mhm. Jedenfalls, also ich habe ihr schon gesagt, sie soll mal mit jemandem darüber sprechen. Mhm. Ich habe ihr angeboten, mit mir darüber zu sprechen. Sagt sie, nee, das ging nur sie etwas an. Sie hätte noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Ja. Es deutet alles auf etwas sehr Einschneidendes hin. Glaubt. Ja, klar, in meinen Augen auch. Also, du musst einen langen Atem haben, Marcel, und lass das Mädchen erstmal in Ruhe. Ne? Na klar, ich lass dich ja in Ruhe, nur oftmals kommt sie dann von sich auch aus an und sagt, so... Nee, dann musst du ihr klar machen, dass du das nicht möchtest. Dass du, wenn Sexualität leben, dann auch auf der Basis, dass sie es auch gerne möchte. Na klar, habe ich ihr auch gesagt. Ja, und dann, das wird sie wahrscheinlich dann auch akzeptieren, auf Dauer. Sicher, denke ich mal schon. Mhm. Ich meine, ich akzeptiere, dass sie da ein Problem mit hat, habe ich ja auch gesagt, aber sie sagt, nee, alle Männer sind gleich, die wollen doch auch alle nur Sex. Ja. Habe ich gesagt, das mag vielleicht sein, aber ich bin da vielleicht etwas anders, vielleicht auch nicht. Ja. Ja. Pass auf, Marcel, ich mache mal folgendes Angebot. Also je nachdem, wie sie darauf reagiert, dass du hier angerufen hast. Ne? Mhm. Also ich wäre interessiert, mit ihr zu reden. Wenn sie das nicht direkt möchte, mit mir in aller Öffentlichkeit, besteht ja auch die Möglichkeit, dass sie mit meinem Psychologen redet. Mhm. Das biete ich gerne an. Und es ist ja immer sehr mühsam, hier durchzukommen. Ich würde mal... Also ich hatte heute keine Probleme. Ja, manchmal klappt es, manchmal ist es, dauert es Monate. Mhm. Wir verabschieden uns jetzt hier beide. Mhm. Und mein Redakteur ruft dich gleich nochmal an, damit ihr in Verbindung sein könnt, falls deine Freundin mit uns Kontakt haben möchte. Ja, gut. Ja, so machen wir das. Alles klar. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Marcel. Ciao. Denise. 19 Jahre. Hallo Denise. So. Also, es geht um meinen Mann. Ich bin 19. Und schon verheiratet. Ja. Mann. Ich habe auch eine Tochter von 2,5 Jahren. Uiuiui. Und bin im 4. Monat schwanger mit dem 2. Von ihm. Ja. Und das erste Kind ist auch von ihm. Ja. Mhm. Und das Ganze, also zusammen sind wir schon seit 5 Jahren. Mhm. Haben vor 1,5 Jahren geheiratet. Mhm. Und da hat er angefangen zu trinken. Mhm. Und im Moment, jetzt muss ich überlegen, August letztes Jahr, mhm, haben wir uns ein Haus gekauft. Mhm. Und da hat er angefangen, mich zu schlagen und, mhm, so Aktionen eben. Das ist auch zur Anzeige gekommen, die habe ich aber wieder zurückgezogen. Ja. Weil ich wieder von vorne anfangen wollte mit ihm. Und jetzt habe ich aber über einen Videotext, über so einen SMS-Chat, noch jemand anderen kennengelernt, der etwas älter ist als ich. Wie viel älter? Er ist 30. 30, mhm. Und so, das gesehen haben wir uns noch gar nicht. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht so genau, für wen ich mich entscheiden sollte. Na, ist das eine Frage, wo du den anderen noch gar nicht gesehen hast? Ja, eigentlich schon. Warum? Er hat von vornherein die erste Tochter akzeptiert, war beim zweiten sehr geschockt. Aber alles nur per Chat, ne, bisher? Nee, auch telefoniert. Ach, telefoniert habt ihr auch, aber gesehen habt ihr euch noch nicht? Nee. Mhm. Er wohnt etwas weiter weg als ich. Du bist, in welchem Monat bist du schwanger, sagst du? Im vierten Monat schwanger. Und ja, dein Mann, also ihr wohnt aber jetzt in diesem Haus, das ihr euch gekauft habt? Ja. Ja? Und er ist auch immer so da, oder ist er viel weg, oder... aber ihr lebt also wie ein normales Ehepaar? Ja. Ist denn die Stimmung zurzeit auch sehr gespannt? Teils, teils. Also... Wie ist das aktuell mit dem Alkohol bei ihm? Immer noch das Gleiche. Wie viel trinkt er so im Durchschnitt pro Tag? Das kann ich so nicht kontrollieren. Er kommt schon von der Arbeit heim und hat eine Fahne und ist besoffen. Ein bisschen. Ja. Mhm. Was macht er vom Beruf? Er arbeitet auf dem Bau. Am Bau. Mhm. Die Stimmung ist schlecht, das heißt also Zärtlichkeit und Liebe passiert nicht zwischen euch? Ganz, ganz selten. Schlaft ihr miteinander? Selten. Und wenn es dann... Er hat vor 14 Tagen samstags, ist er auch wieder nachts um 1:30 die Tür rangekommen. Und da hat er zu mir gesagt, er wünscht sich, dass das Kind, das ich jetzt bekomme, dass das ein Krüppel wird. Oh. Liebst du ihn noch? Das weiß ich so genau nicht. Aber würde ich eher sagen, da ist nichts mehr. Eher sagen nein. Da ist viel Vergangenheit und gemeinsames Erleben und so, was man zusammen getan hat, aber das, die neue Entwicklung hat alles kaputt gemacht. Oder vieles kaputt gemacht. Ja. Mhm. Warum bist du mit ihm noch zusammen, Denise? Ich denke mal, das ist viel die Angst, dass ich zu viel dann aufgeben muss, weil er setzt mich auch viel unter Druck, von wegen, er schafft es, mir die Kinder abzunehmen. Mhm. Und er wird die lieber im Heim sehen, als bei mir daheim. Also das klingt sehr kaputt alles. Sehr kaputt, zumindest was diese Beziehung anbelangt. Aber ich will dir mal sagen, Denise, diese andere Geschichte, diese Chat Aktionen. Das ist zwar sehr schön, dass du da jemanden kennengelernt hast, der auch sehr nett ist und mit dem du dich unterhältst, aber das darfst du noch nicht so hoch bewerten. Ja, du hast den ja noch gar nicht real wirklich kennengelernt, diesen Mann. Und von einer Entscheidung zu sprechen zwischen ihm, also dem Neuen, und deinem Ehemann, halte ich für sehr verfrüht. Die Frage ist, glaube ich, jetzt zuallererst mal, bleibst du bei deinem Mann? Ich finde, du solltest nicht bei deinem Mann bleiben. Was sich dann weiterentwickelt mit dieser Chatbekanntschaft, muss man gucken. Aber du darfst nicht von diesem einen Nest ins andere jetzt sausen. Das ist viel zu gewagt und du kannst vom Regen in die Traufe kommen. Mhm. Problematisch erscheint mir aber wirklich, du bist so jung und ihr habt euch da was zusammen aufgebaut und es gibt so viele Verzahnungen ineinander, wie du aus dieser Ehe rauskommst. Hältst du es denn für möglich, dass er auch etwas unternehmen würde, um eure Ehe zu retten? Oder ist ihm das mittlerweile auch egal? Nee, das ist ihm egal. Ist ihm egal. Ist er auch so alt wie du? Nee, der ist 22. 22, ja, auch noch ganz jung. Guck mal, du sagst, dem ist es egal. Du sagst, eigentlich liebe ich ihn nicht mehr, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist ja das absolute Todesurteil für eine Ehe. Und du erlebst nur unangenehme Dinge dort, bis hin zum Horror. Das färbt ja auch auf die Kinder ab, oder auf das Kind und auf das jetzt entstehende Kind. Ja gut, also mich das letzte Mal, kann man sagen, am Hals hatte auch die Kleine dazu gerufen, so guter Sprich. Schau dir an, wer der Chef ist. Siehst du, all das darf nicht passieren. Da gibt's gar nichts zu reden. Da gibt's gar nichts mehr zu diskutieren. Du musst da rausgehen. Ist raus, raus, raus, raus, raus. Und wenn das alles noch so kompliziert ist, die Perspektive ist ja völlig, völlig finster. Es könnte ja sich immer noch verschlimmern sogar. Und du Angst um dein Leben oder weiß ich, was um deine Gesundheit haben muss, auch um die Gesundheit der Kinder. Ja, mit der Kinder. Mhm. Ich verbinde dich mal jetzt noch mit meinem Psychologen. Ja. Der kann dir vielleicht auch noch ein paar ganz praktische Ratschläge geben, wie man das so macht, wenn man so jung verheiratet ist und Kinder, schon fast zwei Kinder hat, wie man das halt alles einorganisiert. Da ist gerade ein Kind, die Kleine oder der Kleine aufgewacht. Ja. Ja. Leg mal auf, wir rufen dich. Das heißt, mein Psychologe, der Peter, ruft dich gleich an. Ja, ist in Ordnung. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Robby, 22. Hallo. Hallo, Robby. Hi, ich muss jetzt erst noch gerade was zu dem Vorredner Micha sagen. Ja. Ich finde das so erstaunlich, dass das wird ja in Erste-Hilfe-Kursen beigebracht, was bei so epileptischen Anfällen zu tun ist. Ja. Was das für Auswirkungen hat. Also ich finde das eigentlich unglaublich, dass die Leute da so panisch reagieren und keiner weiß, was da zu machen ist. Also ich finde das nicht unglaublich. Wer hat denn schon einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Und wenn, dann jeder, liegt das, der einen Führerschein hat. Ja, das, mein Gott, ich habe das liegt für manche Jahrzehnte zurück. Ja, okay. Ich kann mich nicht erinnern, ob hat man da gelehrt bekommen, wie man mit einem epileptischen Anfall umgeht? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, doch schon. Ja. Naja. Aber zu mir. Ja, bitte. Da habe ich heute eine sehr interessante Bekanntschaft gemacht. Aha. Und zwar muss ich dazu weiter ausholen. Das Ganze hat sich ergeben schon im Ende April, ja, auf der Autobahn. Aha. Und zwar fuhr ich auf der A4 von Köln Richtung Aachen. Aha. Und bereits in Köln fiel mir ein poppig-gelbes Auto auf mit einem jungen Mädel drin. Ja. Und die fuhr die gleiche Strecke wie ich und ständig waren wir ungefähr gleich schnell. Mal war sie vor mir, mal war sie hinter mir, haben uns gegenseitig überholt. Und wie man das so kennt, an Ampeln oder dass man nebeneinander steht und man sich so Blicke zuwirft. Naja, und bei uns war das halt auch so und etwas intensiver. Und naja, es hat also zumindest von meiner Seite, würde ich fast sagen, ein bisschen gefunkt. Durch die Autos hindurch? Bitte? Also durch die Autoscheiben hindurch? Genau. Ja. Quer über die Fahrbahn gefunden. Ja. Und ich habe aber nicht den Mut besessen, mal irgendwelche Zeichen zu machen, dass wir vielleicht die nächste Ausfahrt mal rausfahren, um mal zu quatschen oder einen Kaffee trinken, ja, auf irgendeiner Raststätte, bis ich dann irgendwann raus musste und sie weitergefahren ist und ich mir gedacht habe, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. So, dann habe ich überlegt, was kannst du machen? Und die Polizei, der Freund und Helfer, konnte mir nicht weiterhelfen. die waren natürlich abgeneigt. Ich denke mal, dass die sowas zwar selber machen, aber nicht für den Bürger. Wie hast du die angerufen oder was? Ich bin zur Polizei gefahren und habe bei der Polizei gefragt, ob man über das Kennzeichen... Ach so. Ja klar, können die nicht so machen. Ja. Aber du warst pfiffig und hast irgendwas anderes rausgekriegt. Ja, und dann bin ich hingegangen und habe von einem Freund erfahren, aber erst später, das war jetzt Ende Mai, beziehungsweise Mitte Mai, dass man über das Straßenverkehrsamt eine Halteauskunft bekommen kann. Ah ja. Und dann habe ich mir einfach eine gute Ausrede einfallen lassen, habe gesagt, dass mir der Spiegel abgefahren wurde am Auto. Aha. Und dass ein Augenzeuge sich das Kennzeichen notiert hat. Ja. Ich wollte nicht direkt Anzeige erstatten, weil das ja mit Kosten verbunden ist. Habe ich gesagt, ob man da nicht vielleicht den Halter bekommen kann. So. Habe dann das beantragt beim Straßenverkehrsamt, wo das Mädel das Auto zugelassen hat. Und nachdem ich dann auch noch eine Kopie vom Personalausweis hinschicken musste, ja, siehe da, habe ich die Halteauskunft bekommen mit allem Pipapo, mit Adresse und Versicherung und allem, was dazugehört. Und du hast sie angerufen? Und habe dann die Telefonnummer auch rausbekommen und habe sie angerufen heute. Und was hat sie gesagt? Zuerst hat sie mir nicht geglaubt. Ja. Also sie konnte sich auch nicht mehr daran erinnern, kann man auch nicht erwarten nach 2 Monaten. Aber ja, und dann nachher fiel sie aber dann so nach und nach ein, konnte sich zwar nicht mehr an mich persönlich erinnern. Und wollt ihr euch treffen? Wir wollen uns auf jeden Fall treffen. Sensationell. Aber das Problem besteht darin, wir haben circa 2 Stunden telefoniert. Ja. Und sie hat wohl sich etwas mehr davon versprochen als ich zunächst. Mhm. Ich wollte ja eigentlich nur mal anrufen, mal so ganz vorsichtig nachfragen. Mhm. Und das, was meine Vorrednerin gerade gesagt hat mit diesem Chat, ne? Mhm. Das scheint mir bei ihr der Fall zu sein. Ich meine, wir haben uns noch nie gesehen. Robby, jetzt muss ich Schluss machen, weil mein Fernsehvorspann läuft. Aha. Ich wünsche einfach viel Glück. Ich finde es eine tolle Aktion, dass du das gemacht hast. Okay. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. So, meine Lieben, im Fernsehen, im weiten Lande draußen, wir sind da. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben etwas Verspätung. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Wir haben hier im Radio schon angefangen. Heute Nacht, wie immer mittwochs, eine Freithemennacht, ein offenes Talk-Radio, eine offene Telefon-Talkshow. Wenn ihr euch also mit mir unterhalten wollt, gerne. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Anna ist hier. Anna ist 25 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo Domian. Hallo Anna. Über was unterhalten wir uns? Was ist dein Thema? Über den perfekten Sex in der perfekten Beziehung. Ach, das ist natürlich ein Traumthema. Lass uns über den perfekten Sex reden. In der perfekten Beziehung, ne, sagst du? Ja. Hast du den perfekten Sex in der perfekten Beziehung? Jawohl. Nein, ist es nicht. Jawohl. So wie ich es mir immer erträumt habe. Das ist ja ein Sechser im Lotto. Auf jeden Fall. Ne? Das ist wirklich ein Sechser im Lotto. Ja. Erzähle uns von deinem perfekten Sex. Ich weiß ja gar nicht, wo ich da anfangen soll. Nein, ich frage erstmal, wie lange bist du jetzt mit dem, ich gehe davon aus, dass es ein Mann ist. Ja. Ja, wie lange bist du mit ihm zusammen? Seit Februar. Mhm. Wie hast du ihn kennengelernt? In der Disco. So die klassische Methode? Ja, ja, klar. Du hast ihn gesehen, es hat dann Zoom gemacht. Ja. Er hat dir gut gefallen, äußerlich auch schon gleich. Ja. Ja. Wie war die erste Nacht? Die erste Nacht mit euch beiden? Geil. Wann war die erste Nacht? Schon direkt, als ihr euch kennengelernt habt? Nein, erst 3 Tage später hat es wieder gesehen. Du bist also eine Frau, die nicht direkt für eine Nacht sofort zu haben ist. Diesmal nicht. So, dann hat sich jetzt seit Februar eine Beziehung, auch eine gute, innige Beziehung entwickelt. Die wahre. Ja. Jetzt erzähl mal, warum du sagst, das ist für mich jetzt der geniale und der perfekte Sex im Gegensatz zu dem, was ich vorher erlebt habe. Weil ich noch nie so offen über all meine Fantasien reden konnte und damit rechnen kann, dass mir die ich erfüllt haben möchte, erfüllt werden. Was sind denn das für Fantasien, wenn ich mal so in das Feld fragen darf? Also das beruht natürlich auf Gegenseitigkeit. Ja. Also, wir erfüllen uns da so gegenseitig. Ja, was ist denn so ein Ding, also jetzt, ich muss es ja nicht im Detail erzählen, wo du vorher leer ausgegangen bist bei den Männern? Das ist anders. Das kann man so nicht sagen. Leer ausgegangen nicht. Es ist jetzt einfach, wir sind erstmal A, sehr ehrlich und wir beanspruchen nicht die Monogamie für uns. Oh. Du hast den perfekten Partner gefunden und den perfekten Sex. Ja. Und das bedeutet, dass ihr euch gegenseitig Freiraum lasst für andere sexuelle Erfahrungen auch? Ja, genau. Genau so ist es gemeint. Das ist aber ungewöhnlich. Wir sind beide der Meinung, dass Monogamie nicht genetisch veranlagt ist. Das ist eine interessante These. Und Moral lassen wir da einfach mal außer Acht. Moralische Standpunkte gelten nicht. Aber? Weil man sich doch ehrlich fragen muss, wer ist denn noch nicht fremdgegangen? Man sagt immer, ja, es kann mal passieren, aber es darf nicht. Ja. Und wir sagen, es kann passieren und es darf. Aber? Und wir reden über alles. Das ist schön, aber mich wundert schon, wenn du sagst, ich habe jetzt den Partner gefunden, wo ich den perfekten Sex meines Lebens habe. Warum willst du dann überhaupt noch ausscheren? Und ich will ja nicht. Also das ist ja jetzt kein akuter Anlass. Ach, das ist auch noch gar nicht passiert. Insofern, dass Dreier stattfanden, wenn man das als... Naja, ist schon auch nicht so ganz üblich, wenn man frisch verliebt ist. Wer war denn die dritte Person? Ein Mann oder eine Frau? Wir hatten beide schon. Er hat beide schon gehabt. Mhm. Einmal sein bester Freund und einmal meine beste Freundin. Nun könnte man ja auch daraus mal einen Vierer machen, ne? Nee, das geht nicht. Das geht nicht? Nee, nee. Die beiden anderen, nee, nee. Also, ich habe jetzt schon gelernt, dass es irgendwie eine super Beziehung ist und die mit Offenheit ausgestattet ist, mit Toleranz, mhm. ne? Was auch ja nicht einfach ist, weil man doch... Alle sind doch sehr eifersüchtig, die meisten Menschen. Schon. Dennoch, erklär mir das mit der Sexualität nochmal. Warum gehst du bei diesem Mann so ab, im Gegensatz zu denen vielleicht, die du vorher hattest? Wir sprechen dieselbe Sprache. Mhm. Und es fing damit an, dass ich ihm erzählte, dass ich Karneval Magenta werden möchte. Was möchtest du Karneval? Aus Magenta, aus der Rocky Horror Picture. Ach so, ja genau. Diese Zofe, das Stubenmädchen. Ja. Und er kriegte leuchtende Augen und meinte, wie genau ich mir denn dieses Kostüm vorgestellt hätte. Aha. Und ich sagte, naja, kurzes Kleidchen, weißes Schürzchen, Strapse, Strümpfe und seine Augen leuchteten noch viel größer. Aha. Und er meinte, das hätte er sich also ja immer mal gewünscht, also so eine kleine Zofe. Aha. Und dann fingen wir an, darüber zu spinnen und das war auch eine Fantasie, die ich mir halt immer schon vorstellen konnte. Mhm. Und wir haben daraus ein Rollenspiel inszeniert, das einfach perfekt war. Und hattest du auch die entsprechenden Accessoires? Ja, natürlich. Hast du dir besorgt dafür? Ja, klar. Es war ja Karneval, das war lustig, weil alles da war in dem Leben. Was war das Geilste, was du bisher mit ihm gemacht hast? Da waren so viele Sachen. Kann man gar nicht einzeln... Nee, also was sehr geil war letztens, war der Dreier mit seinem Freund. Mhm. Was eigentlich so anfing, dass der Freund uns zuguckte, was immer mein Wunsch gewesen war. Mhm. Dass uns ein Mann zuguckt und eben auch er, weil ich ihn auch sehr gerne mag und auch sehr attraktiv finde. Wie lange hat er zugeguckt, bis er dann auch einschritt? Also er schritt ja nicht so richtig weit ein. Das war alles noch sehr behutsam, weil es für uns alle auch das erste Mal war. Ja. Wir gehen da vorsichtig vor. Ja. Und der hat schon eine Zeit lang... nur zugeguckt und unaniert. Und dann, also er war entblößt, er saß nackt da und hatte seinen Spaß, oder fast? Ja, hatte noch ein T-Shirt an oder was, ich weiß nicht mehr, nachher war nackt. Ja, und dann habt ihr zu dritt nach einer gewissen Zeit euch vergnügt. Ja, sozusagen. Ich gehe davon aus, dass du mit diesem Mann, wenn du das so hochhältst, auch deine tollsten Orgasmen bisher hattest. Ist das so? Ja, das ist so. Das ist so? Das ist so, ja. Also den habe ich schon richtig angespritzt. Und, womit wir wieder einem großen Thema werden. Das heißt, das funktioniert bei dir auch. Du hast auch einen weiblichen Erguss. Ja. Das ist ja toll. Ja, das wir ist haben, sensationell. Wir haben hier, von, ich weiß nicht, von einem Jahr, habe ich ganz oft darüber gesprochen. Und es gibt eine Fraktion von Männern, ich eingeschlossen, die sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das glaubt mir das einfach. Das ist, je länger sich das herauszögert, je öfter ich kurz davor bin, umso mehr ist es und umso geiler ist auch der Orgasmus. Ja, ja. Hast du das in dieser Form auch zum ersten Mal jetzt erlebt mit diesem, nee, mit diesem Partner? Nein, das hatte ich schon mit 12 bei der Selbstbefriedigung und dachte, ich pinkel. Ich wusste gar nicht, was das war. Also ich merke schon, das liegt so in der Stimme bei dir, dass du eigentlich eine sehr leidenschaftliche Frau bist. Durchaus. Ich höre das. Der Sex ist in deiner Stimme. Der ist in allem, ja. Der ist wirklich in der Stimme. Die klingt so ein bisschen, sexlastig einfach. Dankeschön. Ja, das ist auch ein schönes Kompliment. Ich meine es auch nicht negativ. Dankeschön. Ja, damit habe ich auch schon Geld verdient. So ist das nicht. Nein, es ist wahr. Als Sex-Telefonanbieterin. Als Verbalhure, ja. Was machst du sonst im Leben? Was machst du im Beruf? Ferien. Im Moment habe ich einfach Ferien. Ferien ich habe abgeschlossenes Studium und habe mir jetzt erstmal eine Auszeit genommen. Und was hast du studiert? Sozialarbeit. Und was planst du zu machen? Schauspielerin. Also ist es alles völlig durcheinander? Ach, na klar, so bin ich. Chaotisch und leidenschaftlich. Verbalruhe, ja. Nicht schlecht. Anna, also ich gratuliere. Danke. Ne, das haben nicht Danke viele Leute, was du das da hast. Das weiß ich und ich genieße das sehr und das, er auch. Ja. Wir das sind uns dessen wirklich bewusst. Du lässt ja jetzt im Moment mal so richtig die Sau raus, ne? Kann man sagen. Ja. Ne? Kann man sagen. Wie sind denn deine Lebenspläne? Du bist jetzt 25 Jahre alt. Willst du mal irgendwann auch Familie, Kinder und eher ein ruhiges Leben haben? Das schon. Ja, ob mein Leben jemals ruhig wird, das wird sich zeigen. Aber Familie und Kinder auf jeden Fall. Ja, und mit ihm. Mit ihm, das ist jetzt schon Definitiv. Klar. Ich wünsche euch von Herzen, dass das so abgefahren bleibt. Vielen dass Dank. Ihr euch nicht in die Haare bekommt wegen irgendwelcher Eifersüchteleien. Ja, und vielleicht ist das wirklich ein Standpunkt, den man sich mal ins Gedächtnis rufen sollte, dass es wirklich immer passieren kann. Und nur was man loslässt, kann man behalten. Toll gesagt. Ja, was Toll ist gesagt. Es? Ja, es ist wirklich sehr, sehr weise. Ist und du redest auch immer so viel von Fremdgehen ist so schlecht und aber auch, dass es passieren kann. Aber überleg dir das mal, vielleicht ist das gar nicht so verkehrt. Desmond Morris. Desmond Morris. Ja, wenn beide Partner wirklich so die Größe dazu haben, ist das sicherlich ein Weg, das glaube ich auch. Ja, natürlich, beide müssen es wollen. Es geht nicht, wenn nur einer sagt ja und der andere trotzdem eifersüchtig ist. Man muss dieselbe Sprache sprechen, sonst geht es nicht. Tolle Gesprächspartnerin. Danke. Schön, dass du durchgekommen bist. Ich wünsche alles Gute, Anna. Vielen Dank. Bis irgendwann mal. Das war jetzt das fünfte Mal, dass wir gesprochen haben. Ist das wirklich wahr? Ich sag das ja am Anfang nicht. Ich habe ja keine Erinnerung an die Stimme. Nein, das ist auch okay. Das ist schon ganz gut so. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Anna. Ja, mach weiter so. Ja, ciao. Tschüss. Wie die Leute das wohl schaffen, das ist mir ein Rätsel. Dann bekomme ich Briefe und die schreiben, ich versuche seit 2 Jahren bei dir durchzukommen. Und ich komme nicht durch. Man muss halt zäh sein. Rebecca, 37 Jahre, guten Morgen. Hi. Hallo Rebecca. Hi, grüß dich. Was ist dein Thema? Also Chaos und Leidenschaft war schon mal ziemlich ein gutes Stichwort. Ja. Ich habe jemanden im Chat kennengelernt. Ich glaube, der Chat ist momentan die ganz große Kontaktbörse, ne? Ich höre das so oft hier in der Sendung, dass Leute sich über Chat kennenlernen. Ja, anscheinend, wobei ich es nicht als Kontaktbörse benutzt hatte. Ja, sondern? Sondern um Ideen aufzuschreiben, um Feedback zu bekommen und um schlaflose Nächte rumzukriegen. Was ist jetzt genau geschehen? Und dann kam ein Faktor 5 und quatschte mich an. Was, Faktor 5? Ja, so ist sein Nick. Was ist das? Sein Nickname. Ach so, wow, das ist ja alles Wort. Weil man weiß nicht, wie man original Faktor 5, heißt. Sein Nickname. Man ist anonym. Also das ist ja Tarnname, ne? Ja. Von jemandem, der da sich zu Wort melden möchte. Ganz genau. Sein Tarnname ist Faktor 5. Seiner. Okay. Und und irgendwie sprach er mich an, weil ich wurde angegriffen, verbal. Und er hatte das Gefühl, er müsste mich jetzt verteidigen, um mir helfen, um mich beschützen. Ja. Und so nach einer ziemlich kurzen Weile haben wir uns verabschiedet von dem öffentlichen Chat und haben nur noch privat miteinander gesprochen. Das heißt, dass die anderen nicht mitlesen können und man unterhält sich dann quasi unter 4 Augen. Ganz genau. Mehr oder weniger, ja. Und am ersten Abend haben wir 15 Stunden miteinander gechattet und haben uns kennengelernt. Uns lieben gelernt. Euch lieben gelernt in den 15 Stunden? Ja. Das heißt, es hat also Chat-Sex-mäßig gekracht. Ihr hattet, wie nennt man das? Cybersex. Du musst dir das vorstellen, oder zumindest war das bei uns so, oder bei mir so, oder bei uns. Ist ja alles mental. Ja, natürlich. Ja. Man schreibt dann rein, ich ziehe gerade meine Hände aus. Ja, die Finger sind da an der Tastatur. Genau. Und, nein, es ist vom Gefühl her, vom Herz her. Irgendwann kam, oder von der Seele, man lernt jemanden von innen nach außen kennen. Gut, dann mit 15 Stunden. Das Einzige, was man weiß, ist, er ist männlich und ich bin weiblich. Und so nach 8 Stunden kam dann die Frage... Was hast du eigentlich an gerade? Nee. Nein, das nicht. magst du Zigarre? Oh ja, jetzt wäre eine Zigarre gut. Oder es kommen so persönliche Sachen. Ja. So, jetzt hat 15 Stunden gechattet. Bei dem Chat gab es schon Sex miteinander. Ja. Jetzt machen wir mal einen Sprung zu heute. Was ist genau der Grund deines Anrufes? Wir haben 20 Jahre Unterschied im Alter. Er ist wie alt? Er ist 18. 18 Jahre. Ganz junger Mann. Ja. und eine ganz alte Frau. Naja. Eine 37-jährige Frau namens Rebecca und ein 18-jähriger Knabe, junger Mann. Mhm. Ja, und das ist irgendwie, ich meine, für uns ist es kein Problem. Seid ihr, habt ihr denn jetzt, haben wir so viel über Chat gesprochen, ist es denn noch weitergegangen? Seid ihr euch im realen Leben auch begegnet? Mhm. Ihr seid also jetzt ein Liebespaar? Ja. Ein Liebespaar mit einem sehr großen Altersunterschied? Ja. Führt er eine richtige Beziehung miteinander? Ja, absolut. Jetzt lese ich gerade hier auf meinem Bildschirm, dass dieser junge Mann Alex heißt. Genau. Und dass dieser junge Mann jetzt auch hier zugeschaltet ist bei uns. Ist es denn wahr? Hallo Alex. Hi. Hi. Wusstet ihr das voneinander? Ich bin jetzt auch ganz überrascht. Ja, ja, das, man hat mir schon aufgeklärt vorher. Ah, Alex, 18 Jahre alt. Mhm. Du hast dich in eine alte Frau verliebt, von 37 Jahren. Ja, so kann man das sagen, aber ich habe es vorher nicht gewusst, das war's jetzt. Als du, achso, während ihr gechattet habt, habt ihr euch nicht offen die Altersangaben übermittelt? Nein, und es waren 20 Stunden. Bitte? Es waren 20 Stunden. Es waren 20 Stunden. So, als du es dann, wann hast du es denn erfahren? Erst als ihr euch gesehen habt, oder? Nein, nein, also wir haben, es war gegen Ende, irgendwann so nach 18, 19 Stunden, habe ich ihr dann gesagt, auf jeden Fall, dass ich unter 22 bin, das war nämlich der springende Punkt. Ja. Dass sie dann gemeint hat, dass unter 22 und über 50 für sie keine Beziehung mehr gehen würde und dass sie dann weggehen würde. Mhm. Und deswegen war es für mich dann auch schwer, mein Alter zu sagen, weil ich hätte sie dann dadurch verloren. Aber dennoch bist du Rebecca nicht weggegangen. Ja. Nicht? Also sie ist geblieben dann. Ja, ich frage Rebecca, du bist doch da, ne, Rebecca? Ja. Ja. Du bist nicht weggegangen. Das hat dich dann doch nicht dazu bewogen zu sagen, nein, das ist mir zu jung. Das war ein Bruchteil der Sekunde. Also der Finger war schon auf dem Leave-Button. Aha. Mhm. Aber dennoch hast du es nicht gemacht. Wie lange tuchtelt ihr beiden denn jetzt schon miteinander? Wie lange läuft das? Über 3 Monate. Über 3 Monate. Was sagen deine Eltern dazu, Alex? Meine Eltern? Ja. Meine Eltern wissen davon nichts. Die wissen davon nichts. Also ich weiß auch nicht, wie... Das ist... Also vielleicht kannst du uns ja auch ein bisschen helfen, weil ich hätte... Also ich habe auch keine Ahnung, wie ich ihnen sagen soll. Mhm. Jedenfalls keine bestimmte Ahnung. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das gut wäre, ob sie es wissen würde. Als du das denn erfahren hast, dass sie schon 37 ist, hat dich das denn nicht zum ersten Moment abgeblockt, dass du dachtest, ah nee, ist mir doch zu alt als Freundin? Ja, nicht zu alt nicht, aber es war sicher sonderbar, klar. Und es war sicher nicht so die normale Altersstufe, mit der ich zusammen bin. Wer weiß denn jetzt von eurer Beziehung überhaupt? Also bei mir war es meine beste Freundin. Und was sagt die? Also sie freut sich auf jeden Fall für mich. Mhm. Und bei dir, Rebecca, wer weiß es bei dir? Meine Freunde. Auch die Freunde oder Freundin? Freundinnen. Freundin. Ja, also Bekanntheit. Mhm. Und die sagen die, ist es okay oder? Ja. Ja. Du bist aber in keiner Beziehung, das hatte ich gerade nicht gefragt. Du bist also. Doch, mit Alex. Ja, mit Alex, natürlich, ja. Aber ich hätte sagen können, dass du jetzt eine verheiratete Frau mit 7 Kindern bist oder so. Nein. Wohnt ihr weit auseinander? Ja. Ach, das auch noch? Mhm. Wie viele Kilometer? Ja, so fast 400. 400 Kilometer, ach du liebe Zeit. Das heißt, Rebecca kann nicht zu Alex nach Hause kommen, weil Alex noch bei den Eltern wohnt, gehe ich mal von aus. Mhm. Kommt dann Alex zu dir? Jetzt, dieses Wochenende, ja. Mhm. Und das ist bisher immer so gewesen? Dass Nein, ansonsten treffen wir uns in Hotels. In Hotels, in der Mitte irgendwo? Ja, also in meiner Umgebung. Wir treffen uns, also sie kommen dann nach Mannheim. Ach so, Rebecca kommt nach Mannheim, ihr trefft euch in einem Hotel. Und was macht ihr dann in einem Hotel? Room Service. Also passiert der knallharte Sex dann. Rebecca mit einem Knaben. Und Rebecca singt dann dieses Lied von Dalida, er war gerade 18 Jahre oder sowas. Kennst du das? Nee. Gut. Das ist genial, Tobi. Alex, wenn du das, würdest du dich für deinen Freunden schämen? Ich mich für meine Freunden? Mhm. Nee, auf keinen Fall. Nee. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der eine oder andere die Nase rümpft und sagt, ja, natürlich, aber das ist, also es wäre mir im Moment egal, weil ich liebe diese Frau und dabei bleibt es auch. Ja, wenn du diese Frau dafür oder dagegen sind, das ist mir eigentlich insofern ziemlich Schnuppe. So, und wenn du jetzt so vehement sagst, ich liebe diese Frau, dann müsstest du es auch relativ klar und einfach deinen Eltern sagen können. Ja, das denke ich. Finde ich schon. Das denke ich natürlich auch, aber es ist halt einfach nur das Problem. Ich muss meine Eltern wohl darauf vorbereiten. Also ich kann sicher nicht von heute auf morgen sagen, hallo, ich liebe eine Frau, die 20 Jahre älter ist. Mhm. Ja, gut, bereite sie vor, wie auch immer, aber es wäre schon gut, finde ich, wenn du es ihnen sagen würdest. Aber wie? Ja, vielleicht kann man das gar nicht groß vorbereiten, sondern man sagt es irgendwann in einer stillen, guten Situation. Ja, ich war vor kurzem nah dran, ehrlich gesagt. Wie alt ist denn deine Mutter? Meine Mutter ist 46. 46, ja, die ist ja doch noch ein bisschen älter. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern, Alex? Ist es eigentlich gut? Es ist insofern gut, aber es ist nicht innig. Mhm. Also ich rede mit meinen Eltern weniger über so meine Probleme, mhm, über meine Beziehungen, das ist nicht so der Fall. Mhm. Aber wir führen halt ein gutes Verhältnis, also schon, also wir streiten uns wenig. Mhm. Und, also das ist ja eigentlich doch eine ganz ordentliche Voraussetzung, um reinen Wein einzuschenken und auch diesen Heimlichkeiten aus dem Weg zu gehen. Das ist ja auch nervig, ne? Könnte ich mir vorstellen. Sekunde, ja. Jetzt ruft die Mama an. Ich habe dich gerade erkannt, Alex, im Fernsehen. Was? Rebecca, hast du denn immer schon eher so auf junge Männer gestanden? Oder ist das nie? Das ist jetzt auch eine ganz neue Erfahrung. Ja, ich war meistens auf der anderen Seite. Wie auf auf Alex' Seite. Ich hatte auch schon einen Freund, der war 20 Jahre älter als ich. Was ist das jetzt für dich? Was ist das für dich? Also ich muss sagen, am Anfang war das ein Riesenproblem. Mhm. Und das war eigentlich auch der Grund, wieso ich Alex sehen wollte. Mhm. Ich dachte, wenn ich sehe, mein Gott, das ist ein junger Knabe, jetzt wird wieder vernünftig. Mhm. Und genau das Gegenteil. Aber du würdest jetzt sagen, es hat richtig bei euch und bei dir eingeschlagen. Absolut. Absolut, du bist richtig verknallt aber in ihn. Aber sanft, ne? Also aber sanft. Und du möchtest auf jeden Fall eine Zukunft mit ihm leben und ein Paar mit ihm werden. Wir leben im Moment. Ja gut, aber du... Schon wegen der Distanz. Also ich kann nicht in einem Vakuum leben. Mhm. Ich kann nicht leben, nur wenn ich ihn sehe. Mhm. Ich muss ja auch normal leben. Mhm. Und gut, aber du möchtest schon eine Zukunft mit ihm haben. Du musst jetzt nicht an 20 Jahre denken. Ja. Ja, du möchtest mit ihm zusammen sein. Ja. Sagen wir es so. Mhm. Bist du wieder da, Alex? Ja. Ja, das ist bei dir ganz genauso. Du möchtest auch mit Rebecca eine Beziehung führen. Solange es geht schon. Solange es geht, ja. Wunderbar. Es zählt das jetzt. Da hast du völlig recht, Rebecca. Wenn ihr beide euch jetzt gut versteht und das funktioniert, warum nicht? Warum denn nicht? Ist doch egal. Es gibt keine Versicherung für Liebe. Es gibt ja immer so Argumente, ja Gott, 20 Jahre, was macht ihr dann in 20 Jahren? Ist sie eine alte Frau und du? Das ist ja alles völlig egal. Eben. Ne? Es zählt das jetzt und eure Liebe und eure Zuneigung. Und Alex muss jetzt ein bisschen mutig sein und Mama und Papa sagen, hier, ich habe eine 37-jährige Freundin. Und dann müssen wir mal weiter gucken. Du bist ein erwachsener junger Mann, du kannst es ja machen. Ne? Ja. So wird es wohl auch. Ja, ich muss es dann erstmal mir darüber Gedanken machen, wie ich es ihnen erkläre. Ja, wann vor allem und dann. Wie war denn Rebecca, wenn ich das indiskret zum Schluss noch fragen darf, als du das erste Mal mit ihm geschlafen hast? Wie hast du dich da gefühlt? Es war als es war ganz, ganz, ganz, ganz, ganz sanft. Mhm. Also so zart, lieb. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du Liebe machen und dann kommen dir die Tränen in die Augen, weil es so wunderschön ist? Nee, so kenne ich es nicht. Aber es klingt wunderbar. Es klingt sehr beeindruckend. So war das. Ja. Mhm. Ja. Oder so, so war es. Sehr schönes Schlusswort für dieses Gespräch. Ihr lieben beiden, ich hoffe, dass euch noch viele Tränen kommen. In diesem Sinne. Alles Gute und Alex, toi, toi, toi, wenn du es den Eltern erzählst. Okay, danke. Tschüss zusammen. Tschüss. Bye. Uschi, 49 Jahre, guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Uschi, guten Morgen. Ich bin so glücklich, dass ich durchkam. Ja. Und zwar habe ich einen Fax geschickt, weil ich heute total am Boden war. Ja. Ich habe bis jetzt 7 Krebsoperationen hinter mir. Und jetzt gestern habe ich erfahren, ich muss wieder operiert werden. Was sind das genau für Operationen? Das waren bis jetzt Brustoperationen. Brustoperationen? Die Leitung ist super schlecht. Das ist von euch jetzt, ist keine Ahnung. Mhm. Und jetzt war ich soweit, ich hatte mir ein Mixgetränk fertig gemacht, um zu Ende zu machen. Und jetzt waren dein Team haben mich zweimal angerufen, schon mit mir gesprochen, da wollte ich mich ganz herzlich für bedanken, die haben mich aufgebaut. Mhm. Wie, du wolltest nur sagen, ich habe das Mixgetränk weggeschüttet. Ach, du hattest das heute Abend gemacht, das Getränk? Und wolltest du heute Abend das Leben nehmen? Ja. Und jetzt bin ich so glücklich, dass ich mit dir noch reden kann, weil du hast mir unbewusst, weil ich deine Sendung jeden Tag sehe, immer Mut gemacht. Mhm. Und meine Hoffnung war halt so, dass ich mit dir mal drüber sprechen kann, dass ich mal loswerden kann. Ja. Weil ich bin zwar verheiratet, aber mein Mann ist auch schwer krank, mit dem kann ich da auch nicht drüber weiterreden. Hast du Kinder, Uschi? Ja, die sind aber erwachsen, sind verheiratet. Und sind die aus, möchte ich da auch nicht immer wieder sind mit reinziehen. Haus. Jetzt erzähl mir doch von dieser erneuten Erkrankung und dass es eine neue Operation geben soll. Warum musst du jetzt erneut und wieder operiert werden? Ja. Warum jetzt musst du erneut operiert werden? Hatte ich bis jetzt an der Brust, jetzt ist der Kehlkopf dran und da weiß ich nicht, was ich da erwartet. Ne? Also es sind neue Tumore entstanden? Und ja, Metastasen. Metastasen, jetzt am Kehlkopf rein. Wann ist denn die nächste, es ist ja schade, dass die Leitung so schlecht ist, wann ist denn die nächste Operation geplant? Ja, das weiß ich leider nicht. Ich hab das gestern erst erfahren. Mhm. Ich wollte heute hinkommen, bin ich nicht hingegangen vor lauter Angst. Mhm. Ja, und da kam es halt so weit. Wie gesagt, heute Abend, ich hatte mir ein Mixgetränk gemacht, das habe ich aber jetzt weggeschüttet. Mhm. Weil dein Team war so toll, hat mit mir gesprochen. Ich freue mich sehr, dass du das sagst. Ich freue mich sehr, wirklich sehr. Und ich freue mich auch, dass du das Getränk, den Todescocktail weggeschüttet hast. Ja, das danke ich aber deinem Team, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Ja. Ich würde auch gerne sowieso, dass du nach unserem Gespräch dann mit meinem Psychologen nochmal redest. Mit Peter. Nee, mit dem Peter. Mit dem hast du wahrscheinlich dann gerade schon mal gesprochen, aber es tut ja vielleicht gut, dann nochmal ein bisschen nachzusprechen. Ja, gerne. Was haben die Ärzte zu dir denn gesagt? Wie sind denn die Hoffnungen und die Chancen, dass du, na gut, wenn du jetzt nochmal operiert wirst, dass es vielleicht dann endlich doch reicht und du vielleicht eine Chance hast, gesund zu werden? Nein, die Ärzte haben mir halt in dieser Beziehung keine Hoffnung gemacht, weil das schon so weit fortgeschritten ist. Mhm. Das ist bisher nicht festgestellt worden, wie gesagt, erst gestern. Und der Arzt meinte halt, das wäre sehr, sehr schwer und er kann mir keine Hoffnung machen. Mhm. Und deswegen halt meine Verzweiflung. Ja, ja. Ich habe ja schon mit so vielen Menschen gesprochen, die in ähnlicher Lage waren wie du. Ich weiß. Du weißt das, ne? Und mich hat immer so beeindruckt, wenn die Leute trotz der Schwere ihres Schicksals gesagt haben, ich mache doch weiter und ich versuche es. Und manchmal bekam ich ja eine Rückmeldung, entweder hier sogar in der Sendung oder brieflich, wo dann berichtet wurde, ich bin so glücklich, dass ich so zäh war, weil die ganze Sache hat doch noch eine Wende genommen, obwohl es alles aussichtslos schon erschien. Mhm. Hast du so eine leichte Hoffnung, dass du dass es bei dir vielleicht auch so sein könnte, wenn du die Kraft hast, durchzuhalten? Ja, die 7-mal hatte ich ja immer die Hoffnung gehabt und das hat sich ja auch dann bewahrheitet. Ja. Weil der Arzt hat das so negativ gesprochen, dass mich das jetzt richtig runtergezogen hat. Ne? Mhm. Aber vielleicht ist die Meinung von einem Arzt doch gar nicht so von Gewicht. Ein Arzt sagt schon gern, unter Umständen sagt er etwas, was dann doch ein anderer Arzt relativiert oder was dann vielleicht doch nicht so ist, wie er es ausgedrückt hat. Mhm. Ja, hast du wahrscheinlich auch schon viele Chemotherapien hinter dir. Ja, drei Stück, ja. Und deswegen halt jetzt das andere wusste ich, was mich da immer wieder erwartet, aber das ist jetzt das Neue. Und das hat mich halt runtergezogen, ne? Also, ich sage nochmal, dass ich mich sehr freue, dass wir dich haben heute Abend so ein bisschen auffangen können. Und ja, habt ihr wirklich gemacht, das danke ich ganz herzlich. Da freue ich mich sehr. Und wir machen das nochmal so, dass du nochmal ein paar Worte mit dem Peter jetzt redest. Ja. Ja? Und ich melde mich auf jeden Fall nochmal und sage euch Bescheid. Das wäre sehr schön und sehr lieb von dir. Leg mal auf, wir rufen gleich nochmal an. Ich bedanke mich vielmals, Dominik. Alles Gute von ganzem Herzen, Uschi. Danke, danke. Auf Wiederhören. Tschüss, vielen Dank. So, meine Lieben, das war im Fernsehen eine kurze Sendung, im Radio eine normal lange Sendung. In der Technik war Markus Liebetanz. Morgen haben wir ein festes Thema. Das Thema heißt, im Krankenhaus passiert. Im Krankenhaus kann sehr viel passieren. Es kann ein Kunstfehler passieren. Man kann sehr schlecht behandelt werden von einem Arzt, man kann sehr gut behandelt werden vielleicht von einem Arzt, man kann sich in die Schwester verlieben, man kann Sex haben im Krankenhaus, man kann sich auch in den Oberarzt verlieben. Es gibt tausend Sachen, die in Krankenhäusern passieren. Schöne Dinge, traurige Dinge, lustige Dinge und bizarre und schräge Sachen. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr erreichbar unter der bekannten Nummer 0800 5678 111. Und um 1 sind wir dann auch da im Fernsehen und im Radio. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen.